hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten! Ballermann-Nana-Nachrichten! USA! Der Folterbericht des US-Senats beweist, dass mehr gefoltert wurde als bisher gesagt. Präsident Bush sagt, er hat da gerne mitgemacht, doch gegen einen Anschlag hat das nichts gebracht. Das bisschen Folter ist nur ein Detail, sagt der Bush, das bisschen Folter geht ihm am Arsch vorbei, sagt der Bush. Von Amerika bis hin zum Endokusch, ist das normal, sagt der Bush. Deutschland! Frau Merkel wird zur CDU-Chefin wiedergewählt. Helmut Kohl ist ein Vorbild und ein Rettungsboot. Und Bernd Lucke findet Pegida voll okay. Da hat der braune Bernd sich einfach draufgesetzt. Ein letzter Gast! Bei Wetten, das! Dann wird nach 33 Jahren Schluss gemacht. Wisst ihr denn nicht, niemals geht man zu Lanz. Doch Wetten, das hat es probiert. Echt? Wetten, das lief noch? Ballermann, na, na, na.